Kapitel 4 Am nächsten Tag geht der Prinz zu Linas Haus. »Dieser Schuh«, sagt er, »gehört dem schönsten Mädchen im Land. Ich liebe sie sehr, und ich glaube, sie wohnt hier. Ich möchte, dass ihre Töchter diesen Schuh probieren. Wenn er passt, habe ich meine Braut gefunden.« »Geben Sie mir den Schuh, ich bringe ihn zu meinen Töchtern«, sagt die Mutter. Rosa probiert zuerst, aber der Schuh ist zu klein, für ihre große Zehe ist nicht genug Platz. »Schneid sie dir ab«, sagt die Mutter. »Als Prinzessin musst du nicht mehr gehen, deine Diener können dich tragen.« »Das stimmt«, denkt Rosa und schneidet ihre große Zehe ab. Dann geht sie zum Prinzen. »Ach, mein Prinz, es ist so schön, dass ich dich wiedersehe«, sagt sie und zeigt ihm den goldenen Schuh an ihrem Fuß. »Das ist sie«, denkt der Prinz. »Wirklich? Ich habe sie anders in Erinnerung. Aber der Schuh passt.« Er reitet mit Rosa zum Schloss. Auf dem Weg kommen sie am Grab von Linas Mutter vorbei. Da rufen die Tauben. »Ruckedigu, ruckedigu, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die richtige Braut sitzt noch daheim.« Da sieht der Prinz, dass Blut aus dem Schuh kommt. »Es ist gar nicht das richtige Mädchen. Ich hab es doch gewusst«, denkt er und reitet zurück. Jetzt darf Bella den Schuh probieren. Aber auch für sie ist er zu klein. Ihre Ferse passt nicht hinein. »Schneid dir ein Stück von der Ferse ab«, sagt die Mutter. »Aber das tut weh.« »Willst du Prinzessin werden oder nicht?« Also schneidet sie ein Stück von ihrer Ferse ab und zeigt dem Prinzen, »der Schuh passt mir. Du hast die richtige gefunden.« Aber beim Grab rufen die Tauben wieder. »Ruckedigu, ruckedigu, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die richtige Braut sitzt noch daheim.« »Das gibt es doch nicht«, ruft der Prinz, »schon wieder die falsche Braut.« Er reitet zurück und sagt wütend, »ich will jetzt endlich das richtige Mädchen sehen.« »Aber wir haben kein anderes«, sagt die Mutter. »Es muss hier noch eines geben.« »Es gibt nur noch das Aschenputtel«, sagt der Vater. »Sie ist auch meine Tochter.« Die Mutter sieht ihn böse an. »Aber sie ist schmutzig und hässlich«, sagt sie. »Sie passt nicht zu einem Prinzen. Ich will sie trotzdem sehen.« »Wie Sie wünschen, Prinz«, sagt der Vater. »Aschenputtel, komm her.« Aber Lina will nicht kommen. Sie trägt ein altes, hässliches Kleid und sie ist schmutzig von der Asche. »Aschenputtel, wenn du nicht gleich kommst, dann...« Lina öffnet die Tür. Sie sieht den Prinzen nicht an. »Zieh diesen Schuh an«, sagt der Vater. »Das ist doch verrückt«, schimpft die Mutter. Lina schlüpft in den Schuh. Es geht ganz leicht. »Er passt«, ruft der Prinz. »Sieh mich an, mein Mädchen.« Lina hebt den Kopf. Sie sieht den Prinzen an und lächelt. »Du bist es«, ruft der Prinz. »Du bist es wirklich.« Er läuft zu Lina und umarmt sie. »Aber gestern«, sagt er dann, »war dein Kleid ein bisschen schöner.« Sie sehen sich an und dann müssen beide lachen. Die Hochzeit von Lina und dem Prinzen ist einen Monat später. Viele Gäste kommen aus dem ganzen Land und auch aus anderen Ländern. Musik spielt und der große Saal im Schloss ist voll mit Blumen. Die Leute essen und trinken, tanzen und lachen. Lina sitzt neben ihrem Prinzen und nimmt seine Hand. »Wir bleiben für immer zusammen«, sagt er und lächelt. »Ja, für immer.« Vor dem Fenster sitzen die beiden Tauben. »Danke, meine lieben Freundinnen«, denkt Lina. Die Tauben gurren. Dann fliegen sie weg in den Himmel.